Kommt ihr noch nie wie nur eigenen Interessen und denen von gewissen Herren hinter den Kulissen. Vom Reichtum geblendet und der Gier nach Macht besessen. Doch eines solltet ihr dabei auf keinen Fall vergessen: Das Fundament an Rissen unter dem Elfenbeinturm. Eure Zeit geht zu Ende, denn werden Vincent erntet Sturm. Tyrannei wird die Zeit nicht überdauern, irgendwann ist sie vorbei. Ihr sagt, wir sind nicht mehr als nur ein Tropfen auf den Stein. Doch steht der Tropfen in die Nase und wir können sicher sein. Das Fundament der Risse unter dem Elfenbeinturm. Eure Zeit geht zu Ende. Stolz und deine Ebene greift eure Taten, Zeit von Abend bis in alle Ewigkeit. Nur eines merkt euch gut, wir werden niemals weichen. Nicht vor Lügnern und Verrätern, nicht vor euch ein euresgleichen. Das Fundament der Risse unter dem Elfenbeinturm. Eure Zeit geht zu Ende.